Frequency. Net Audio, Net Labels und freie Musik aus dem Netz. Herzlich willkommen hier bei Frequency mit Christian Grasser am Mikrofon. Hallo. Die nächste Stunde ist musikalisch ziemlich perfekt zweigeteilt eigentlich. Einerseits haben wir Elektro, Pop und Hip-Hop, das werden wir in der ersten Hälfte hören. Später gibt es dann Punk- und Indie-Klänge, sogar mit Post-Hardcore-Tendenzen und zwar aus Brasilien. Und zum Ende passt das alles sogar noch zu Weihnachten. Da sollte also für jeden was dabei sein. Los geht's mit einer Band aus Polen. Auf die warte ich eigentlich schon eine ganze Weile und habe schon seit Ewigkeiten ein Auge darauf geworfen. Und bin wirklich froh, dass sie jetzt mit einer neuen Single, beziehungsweise eigentlich mit einer EP zurückkommen. Die Rede ist von We Draw A aus Breslau. Wir hören Silent Tide von ihrer Worlds EP. Thank you. Silent Tide von We Draw A aus Polen. Worlds EP heißt die aktuelle Veröffentlichung des Elektroniker-Duos aus Breslau. Erschienen ist das 4-Song-starke Mini-Album bei dem Digital-Label Brennnessel Records. Das kommt ebenfalls aus Polen und ist eigentlich nicht nur ein Label, sondern vor allem ein Künstlerkollektiv. Aus Warschau und aus Lodz kommen die meisten Brennnessel-Künstler. DJs sind auch dabei und einige Produzenten und die erreichen im Internet auch längst ein internationales Publikum. Es folgt noch ein Stück von We Draw A und ihrer Worlds EP. Wir hören Close. Won't you stay alive for lightning? Keeping close the secrets over fighting, yeah. I'll stay away, but I will never leave this lonely day. Every little move's in your crawling, spanning different shadows of tomorrow. I'll keep it down if you don't mind the change, little change. I don't

Partie 3 dans le comme dans l'espace von Saint-Samuel, ein französischsprachiges Elektropop-Gespann aus Montreal, Kanada. Kopf des Kollektivs ist ein gewisser Stéphane Richard. Und dabei bleibt's auch schon. Viel mehr Infos geben die Macher nicht preis. Ihr aktuelles Album heißt Vaisseau und daraus hören wir noch einen Song, weil es einfach ganz und gar hervorragend ist. Les Vieux Habits. Possibility of Mistake von Ogi Feel the Beat. Ein Produzent aus Serbien ist das und er hat bei Dusted Wax Kingdom veröffentlicht. Das Netlabel beschreibt die aktuelle EP übrigens wie folgt: Delicious Trip-Hop Tracks with Jazzy Mellow Flavor for your listening pleasure. Flashbacks heißt diese EP von Ogi Feel the Beat und die ist mittlerweile schon die 248. Veröffentlichung bei Dusted Wax Kingdom. Schaut da mal vorbei. Weiter geht's mit einem Produzentenduo aus Russland und musikalisch ist das durchaus verwandt zu Ogi Feel the Beat. Wir hören zwei Stücke von Pitch Razars und zwar von ihrer Utopia Highway EP. Erst hören wir Mojave's Embrace und direkt im Anschluss kommt Walking by the Stars. Viel Spaß! Thank you. Walking by the Stars von Pitch Rezars, Musik zweier Freunde. Two independent producers from Russia who also happened to be the best friends for over a decade. Allerfeinster Downtempo Trip-Hop aus Moskau von Pitch Rezars, zu finden bei der Musikplattform Bandcamp. Ebenfalls aus Moskau und auch bei Bandcamp veröffentlicht wurde die nächste Musik. Wir hören Horror von Milky. Der Song klingt übrigens ganz entgegen des Titels eher entspannt als gruselig. auch wenn der ein oder andere Schuss und Schrei in dem Stück vorkommt. Ich habe euch gewarnt. Stay in you. James Studley und Nicole Gaffney, alias Carp on Carp aus Neuseeland. Two cool peeps just trying to hang out and make some music. So beschreiben sich die zwei Macher selbst auf Twitter. Wir hörten Eden Terrors, so heißt die aktuelle Single des Pop-Punk- bzw. Indie-Rock-Duos. Erschienen ist das Ganze Ende Oktober und zwar im Selbstverlag bei Bandcamp. Wir bleiben beim Punk-Rock, der nun allerdings eher in Richtung Hardcore bzw. Post-Hardcore tendiert. Wir hören zwei Stücke einer Split-Single von Death by the Cold und Selvia. Beide Bands kommen übrigens aus Brasilien. We'll be right back. At Home 2 von Selva. Davor hörten wir Black Hole von Death by the Cold. The Secrets Society of Late Night Conversations. So heißt die Split-Single der beiden brasilianischen Post-Hardcore-Bands. Und die haben eine ziemlich witzige Art und Weise, sich selbst zu inszenieren bzw. zu beschreiben. Und zwar geht das Ganze so. Einige Leute zeichnen, andere tanzen oder singen, wir schreien. Ihre Musik sei auch ein Manifest gegen die Gleichförmigkeit der modernen Gesellschaft. Das schreiben sie im Netz über sich. Zu diesem Manifest passt auch die letzte Musik für heute ziemlich gut, wie ich finde, denn es folgen zwei Weihnachtslieder und auch die schwimmen mehr oder weniger gegen den Strom, zumindest musikalisch. The Harold Singers haben nämlich ein Album voll mit klassischen Weihnachtssongs aufgenommen und die tendieren irgendwo zwischen Indie, Singer-Songwriter und Post-Punk. Wir hören Do You Hear What I Hear und White Christmas von The Harold Singers, veröffentlicht übrigens beim Indie-Label Sleeping Brothers Records. Mein Name ist Christian Grasse und ich sage Tschüss, vielen Dank fürs Zuhören und schöne Weihnachtsfeiertage und natürlich auch einen guten Rutsch ins neue Jahr 2014. Bis dahin, macht's gut. Tail as big as a kite. Said the little lamb to the shepherd boy, do you hear what I hear? Do you hear what I hear? Ringing through the sky, shepherd boy. Said the shepherd boy to the mighty king, do you know what I know? Do you know what I know? In the palace warm, mighty king, do you know what I know? Do you know what I know? A child shivers in the cold. Let us bring him silver and gold. Let us bring him silver.